30 Monate nach Ausbruch der griechischen Krise haben die Logik und die inneren Triebkräfte der EZB-Politik das alte Bundesbankmodell weit hinter sich gelassen. Wenn der zu 70% vom Club Med beherrschte EZB-Rat irgendwann in den nächsten Monaten und Jahren zum Schluss kommt, mehr Inflation sei unvermeidlich, um die Strukturprobleme in den Südländern des Euroraums, wenn nicht zu lösen, so doch in ihren Auswirkungen zu mindern, dann wird eine Geldpolitik, die mehr Inflation bringt, auch stattfinden. Und Deutschland und die übrigen Nordländer werden in ihrer ohnmächtigen Minderheitenposition gar nichts daran ändern können. Vielleicht werden sie sogar heimlich dankbar sein, weil Inflation bei niedrigen Zinsen auch bei ihnen die Bürde der Staatsschulden erleichtert und weil sie hoffen, eine leichte Geldpolitik werde die Notwendigkeit direkter finanzieller Stützung der Südländer aus ihren Kassen verringern. Das Mandat der EZB und die Art, wie sie operiert, bedürfen vor diesem Hintergrund einer vertieften Diskussion. Dieser Diskussion darf man auch nicht unter Hinweis auf die Unabhängigkeit der Notenbank ausweichen. Ein gemeinsamer Währungsraum hat zur zwingenden Funktionsvoraussetzung, dass regionale Zahlungsbilanzsalden grundsätzlich durch die Banken oder andere private Kapitalgeber finanziert werden, nicht aber durch die Geldpolitik, auch nicht indirekt, indem der Notenbankkredit der Banken durch verringerte Anforderungen an die von den Banken zu stellenden Sicherheiten erleichtert wird. Die Aufgabe der Notenbankpolitik ist die Sicherung eines in der Summe ausreichenden, stabilitätsgerechten Angebots an Zentralbankgeld, nicht aber die direkte oder indirekte Finanzierung regionaler Leistungsbilanz- und Haushaltsdefizite. Daraus folgt: Die Höhe zulässiger Target-2-Salden zwischen den nationalen Notenbanken muss begrenzt werden, so wie dies auch zwischen den regionalen Zweigen der Federal Reserve in den USA geschieht. Die Qualität der Sicherheiten, die die EZB akzeptiert, muss hoch und im gesamten Währungsraum identisch sein. Die Sicherung eines stabilen Geldwerts muss wieder die alleinige Richtschnur des EZB-Handelns werden. Sollte die EZB den Weg weitergehen, den sie seit dem Herbst 2011 beschreitet, dann wird sich irgendwann die Frage stellen, ob das deutsche Interesse an einer stabilen Währung bei der EZB noch gut aufgehoben ist. Die deutsche Politik muss den Mut aufbringen, diese Frage auch öffentlich zu stellen und auch ihre Konsequenzen ins Auge zu fassen. Vielleicht ist das aber zu viel verlangt von einer politischen Klasse, die in naivem Leichtsinn unter Missachtung zahlreicher Warnungen zunächst eine Währungsunion ohne politische Union eingerichtet und sodann beim ersten Gegenwind alle wichtigen Sicherungsklauseln des Maastricht-Vertrages missachtet hat. Jede Form solidarischen Finanzausgleichs oder solidarischer Mithaftung in der Eurozone ist ein grundsätzlicher Irrweg, der den Wohlstand der Geberländer schmälert, während er gleichzeitig die tieferen Gründe der Defizitproblematik der Nehmerländer nicht beseitigt oder mildert, sondern sogar noch verschärft und zugleich dort den Hass auf die Nordländer und insbesondere die Deutschen nährt. Deshalb hat die Marschroute, die ich für richtig halte, zwei zentrale Elemente. Die mit dem zwischenstaatlichen Vertrag festgelegte stärkere Haushaltsüberwachung durch die EU-Kommission und die Einführung nationaler Schuldenbremsen sind grundsätzlich richtig. Aber zu viele Hoffnungen sollte man darein auch nicht setzen. Haushalts- und Finanzpolitik ist der Kern staatlicher Souveränität und wird niemals wirksam von außen gesteuert werden können. Es würde nur böses Blut schaffen und die Verständigung der Völker beschädigen, wollte man den Franzosen, Italienern oder Griechen zu weitgehende Vorschriften machen, wie sie ihre Staatshaushalte gestalten oder jene inneren Angelegenheiten regeln sollen, die über die Herstellung des gemeinsamen Marktes hinausgehen. Die inneren Verhältnisse anderer Staaten sollten mit jenem Takt behandelt werden, der Außenstehenden gut ansteht. Deutschland muss selbstverständlich alle bereits gemachten finanziellen Hilfszusagen einlösen. Aber über diese Zusagen hinaus, die gemessen an ihrer eigenen Zielsetzung allesamt falsch waren, sollte es keine weiteren Garantien oder Haushaltshilfen Deutschlands mehr geben. Alle Euro-Länder verfügen selbst über das politische und rechtliche Instrumentarium, um ihre nationalen Haushalte zu sanieren und ihre ordnungspolitischen Defizite zu beheben. Dann werden ihre Staatshaushalte auch Kredit bekommen und die Leistungsbilanzsalden werden sich auch allmählich zurückbilden. Die Europäische Währungsunion erfordert, wenn sie funktionieren soll, dass sich die Volkswirtschaften und Gesellschaften aller teilnehmenden Staaten mehr oder weniger so verhalten, wie es deutschen Standards entspricht. Das ist ein ungeheuer ehrgeiziges Unterfangen. Und dieses überhaupt zu verlangen, empfinden nicht ganz zu Unrecht viele in den betroffenen Ländern als deutsche Arroganz. Da Deutschland im bislang schlimmsten Fall Griechenland den Bailout zweimal nicht verweigert und bereits ein drittes Mal quasi schon angekündigt hat, entsteht nach außen der Eindruck der deutschen Erpressbarkeit. Diese Politik macht Deutschland zur Geisel all jener, die künftig noch im Euroraum, aus welchen Gründen auch immer, hilfsbedürftig werden könnten. Darum gilt: Entweder wir erfüllen das No-Bail-Out-Prinzip mit neuem Leben, oder wir müssen grundsätzlich andere Lösungswege beschreiten, die auch den Austritt aus der Währungsunion nicht ausschließen. Griechenland, Portugal, Italien, Spanien und welches andere Südland auch immer sollen sich daran erfreuen, dass sie über Euro verfügen und Euro ausgeben können. Aber es soll sich dabei bitteschön um selbstverdiente Euro und nicht um Geschenke oder Darlehen der Nordländer handeln, auf welch indirekten Wegen auch immer. Die Euro-Länder, ob klein, ob groß, ob arm, ob reich, sollen sich als Gleiche begegnen können. Staatliche Transferströme, die nicht strikt begrenzt sind auf die Mittel der EU-Strukturfonds, untergraben dieses Prinzip. Sie schaffen ein Gefälle zwischen Gebern und Nehmern und nähren Abneigung und Vorbehalte unter den Völkern. Wenn ein Land unter der Disziplin der gemeinsamen Währung nicht leben kann oder will, so soll es jederzeit frei sein, zu seiner nationalen Währung zurückzukehren. Dies ist übrigens auch die einzige langfristige Chance für Europa. Ein Kontinent der Nationalstaaten, der seine Kräfte dort bündelt, wo es zweckmäßig ist, und dort individuelle Flexibilität lässt, wo das einzelne Land dies wünscht. Die unterschiedlichen Formen europäischer Zusammenarbeit und die gemeinsame Währung sind Instrumente der Politik. Ihnen sollte aber kein Eigenwert zugeschrieben werden, der über ihre Zweckmäßigkeit hinausweist. Das wäre nämlich Ideologie und nicht Politik. Sie hörten: Europa braucht den Euro nicht. Wie uns politisches Wunschdenken in die Krise geführt hat, von Thilo Sarrazin. Gelesen von Jürgen Holdorf. Produktion: der Hörverlag 2012.